Aus Mainz ist jetzt Eckart Türk zugeschaltet. Er leitet beim Bistum Mainz die Stabsstelle Sekten- und Weltanschauungsfragen und hat zudem ein Buch über die Zeugen Jehovas geschrieben. Herr Türk, ich grüße Sie. Guten Tag. Was haben die eigentlich eher staatsfernen Zeugen Jehovas davon, Körperschaft öffentlichen Rechts zu werden? Die Körperschaftsrechte verleihen natürlich einen Status gegenüber dem Staat, den man als anerkannt, als partnerschaftlich bezeichnen könnte. Und zunächst einmal wollen die Zeugen Jehovas aus dieser, ich sage das in Anführungszeichen, Sektenecke heraus das Renommee einer normalen Religionsgemeinschaft dadurch gewinnen. Bisher beteuern die Vertreter der Wachturmgesellschaft ja, dass sie weder in die Rundfunkräte wollen, noch eine Kirchensteuer über den Staat einziehen lassen. Ist das glaubwürdig? Das ist sicherlich in dem Sinne glaubwürdig, als es natürlich eine ziemlich große argumentative Leistung der Zeugen Jehovas intern braucht. Mitgliedern oder Anhängern, denen man bisher weisgemacht hat, der Staat ist eigentlich der Antichrist. Mit dem arbeitet man jetzt doch zumindest so weit zusammen, dass man sich seine Statuten von dem genehmigen lässt oder anerkennen lässt. Und dass man auch von dem so ein Stück gesagt bekommt, du darfst jetzt Kirchensteuer einziehen. Aber mit diesen Körperschaftsrechten ist etwas ganz Entscheidendes verbunden, dass man in sogenannte Bauleitplanungen Berücksichtigung finden muss. Als Träger öffentlicher. Genau. Also bisher, wenn die Zeugen Jehovas einen Königreichssaal bauen wollten, und sie müssen viele bauen, weil sie ja eine Endzeitgruppierung sind, die davon ausgeht, dass in Kürze hier alles vernichtet sein wird, nur eine gewisse Anzahl von Zeugen Jehovas wird dieses Blutbad überleben und die müssen dann hier auf der Erde ein Paradies errichten. Und diese Leute müssen ja irgendwo untergebracht werden. Und dazu dienen eben diese Bauten, diese sogenannten Königreichssäle. Und mit den Körperschaftsrechten wird sich diese Berücksichtigung in Bauleitplanungen doch sehr erleichtern. Und dann ist auch ein Stück klar, dass man, wenn man bisher einen Königreichssaal baute, immer nur als Privatperson auftreten konnte. Und wenn dann rauskam, dass das eigentlich eine Religionsgemeinschaft ist, die dort bauen will, dann oft von den kommunalen Gemeinderäten und so weiter eine Ablehnung bekam. Das wird jetzt nicht mehr so sein. Das ist jetzt leichter. Aber Sie haben den Weltuntergang schon erwähnt, der da immer prophezeit wurde. Der ist ja von den Zeugen Jehovas schon mehrfach verschoben worden. Nun könnte man sagen, das ist opportunistisch. Man könnte es aber auch als eine Anpassungsleistung betrachten. Der gesamte Vorgang dieser Körperschaftsrechteverleihung ist eine riesige, für Außenstehende kaum nachzuvollziehende Anpassungsleistung in der Lehre der Zeugen Jehovas. Also auf der einen Seite vertreten die Zeugen trotz Verschiebung von konkreten Daten bis auf den heutigen Tag, es dauert nicht mehr lange und dann wird die gesamte Nichtzeugenwelt vernichtet sein. Also wenn man das annimmt, dann kann man entweder sagen, die Zeugen Jehovas glauben selber nicht mehr an ihre eigene Lehre, dass diese Welt in Kürze untergeht, weil wenn die Welt in Kürze untergeht, dann kann man schlechterdings mit dem Staat, den man als Teil des Antichristen betrachtet, paktieren. Da geht man ja davon aus, das dauert doch noch ein bisschen länger. Und insofern ist jede Verschiebung, aber auch jede andere Aktivität, die man sozusagen in einem solchen staatlichen Verbund der Körperschaftsrechte unternimmt, eigentlich ein gewisser Opportunismus, den man natürlich nach innen mit hohem argumentativen Aufwand und auch um den Preis, dass viele ältere Zeugen Jehovas das überhaupt nicht mehr verstehen, halt irgendwie rechtfertigen muss. Nun war es ja in der Öffentlichkeit immer wieder umstritten, ob die Zeugen wirklich auf der Grundlage der deutschen Verfassung handeln. Gerichte wie das Bundesverfassungsgericht hat jetzt quasi einen Prüfauftrag erteilt. Wie ist das denn zu erklären, dass da ja, man könnte sagen, eher im Sinne der Zeugen entschieden wurde mit diesem Prüfauftrag? Welche Gründe hat das? In allen gerichtlichen Instanzen kamen nur die formalen Kriterien der Verleihung für eine Körperschaft öffentlichen Rechtes zum Tragen, die im Grundgesetz Artikel 140 im Verbund mit der Weimarer Reichsverfassung einfach vorgegeben sind. Dort gibt es im Grunde nur zwei ganz formale Kriterien. Eine Gruppe, die Körperschaft werden will, muss eine gewisse Größe haben, etwa 1 Promille der Gesamtbevölkerung. und sie muss irgendwie die Gewähr bieten, dass sie morgen nicht schon wieder von der Bildfläche verschwunden ist, also die Gewähr der Dauer. Die Gerichte haben im Hinblick auf die Zeugen Jehovas gefunden, das sind zu formale Kriterien, die treffen nicht das, was zum Teil als Betroffenenberichte, als Aussteigerberichte und so weiter vorlag, wo Menschen sich also durch diese Gemeinschaft in einem hohen Maße geschädigt sahen und haben gesagt, also es muss geprüft werden von den die Körperschaftsrechte verleihenden Landesregierungen oder Landesparlamenten, ob nicht Grundrechte, die verletzt werden gegenüber Dritten, ob die nicht hier eingeführt werden und beachtet werden müssen bei der Verleihung von Körperschaftsrechten. Welche Grundrechte sehen Sie denn verletzt bei den Zeugen Jehovas? Zum Beispiel das Grundrecht auf körperliche Unversehrtheit, meiner Meinung nach, ist also, und da haben die Zeugen Jehovas über die Zeit auch einiges dazugelernt, zumindest in der öffentlichen Darstellung. Es wird natürlich nicht mehr direkt aufgefordert, die Bluttransfusion zu verweigern. Aber im Grunde ist das eine Lehre, die noch gilt und die so im Vordergrund steht. Oder es gibt gegenüber Kindern zum Beispiel Erziehungsziele, die lange Jahre auch durchaus die Prügelstrafe als ein pädagogisches Mittel vorgesehen haben, bestimmte Zurückweisungen einer gesellschaftlichen Welt und einer gesellschaftlichen Öffentlichkeit, mit der man als Zeuge Jehovas sozusagen nicht in Berührung kommen soll und darf. Also das sind bestimmte Punkte, die man, weil bestimmte Aussagen von Betroffenen vorliegen, einer Überprüfung unterziehen muss. Deutschlandradio Kultur, harmlose Glaubensgemeinschaft oder totalitäre Sekte. Über die Zeugen Jehovas spreche ich mit dem Sektenexperten des Bistums Mainz, mit Eckhard Türk. Fast alle Bundesländer haben die Zeugen Jehovas inzwischen als Körperschaft anerkannt. In Baden-Württemberg, da hatte der Kultusminister schon einen entsprechenden Gesetzentwurf vorgelegt. Dann schritt der Ministerpräsident ein. Jetzt heißt es allerdings, dass sich die Anerkennung wohl doch nicht verhindern lassen wird. Ähnliches hört man aus Nordrhein-Westfalen. In Rheinland-Pfalz, wo Sie ansässig sind, hingegen sperrt sich der Ministerpräsident dagegen. Was meinen Sie, gibt es juristisch überhaupt eine Handhabe gegen diesen Auftrag des Bundesverfassungsgerichts? Ich kann nur dem Ministerpräsident von Rheinland-Pfalz, Kurt Beck, zustimmen. Also bevor man das hier einfach sozusagen in einer Art automatischer Kettenreaktion durchschwingt, müssen auch noch einmal sozusagen Betroffene zu Wort kommen. Es muss geguckt werden, inwiefern es sich wirklich nur um Einzelfälle handelt oder inwiefern solche Grundrechtsverletzungen tatsächlich in der Gesamtlehre der Zeugen Jehovas beinhaltet sind. Wenn Sie diese formalen Gründe nochmal aufgezählt haben, also die schiere Dauer der Existenz einer solchen Gemeinschaft und die stabile Anzahl von Mitgliedern, die dafür genügt, dann könnten sich ja auch andere Gruppen ermuntert fühlen, diesen Status Körperschaft öffentliches Recht zu erreichen. Also Scientology beispielsweise, totalitäre Gruppen, die müssten also nur lange genug existieren, um auch dahin zu kommen. So ist es. Also man wird sich auf Dauer im Hinblick auf den staatlichen Umgang mit Religion auf weitere Kriterien verständigen müssen. Ansonsten ist diese formale Kriteriologie, die ist so offen, dass im Grunde jeder, der das in irgendeiner Form will, sozusagen dieses Renommee einer öffentlichen Körperschaft haben kann. Das kann nicht sein, weil, wie Sie selbst sagen, können da Gruppen hineinkommen, die möglicherweise von ihrer Lehre nicht nur Grundrechte Dritter, sondern den gesamten Staat auch abschaffen wollen. Was die Zeugen Jehovas so nicht wollen, weil sie davon ausgehen, dass Jehova Gott das sowieso selbst erledigt. Eckhard Türk, Sektenexperte vom Bistum Mainz, über die Auseinandersetzung um die Zeugen Jehovas als Körperschaft öffentlichen Rechts. Ich danke Ihnen. Bitteschön.